Manchmal, meine liebe Schwester, haucht Gott sanft in unser Herz und sagt, meine Tochter, ich habe etwas Großartiges für dich vorbereitet. Vielleicht erkennst du es jetzt noch nicht. Vielleicht ist dein Weg von Nebel aus Zweifel und Unsicherheit verhüllt. Aber Gott handelt dann zu deinen Gunsten. Jede Träne, die du vergossen hast, jedes stille Gebet, jedes Flehen deines Geistes wurde gehört. Du bist für den Vater nicht unsichtbar. Du bist ein Meisterwerk in seinen Händen. Das Wort sagt uns in Jeremia 29,11, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Gott kennt dich nicht nur, er hat von dir geträumt, noch bevor die Welt geschaffen wurde. Du bist eine Frau, die tief geliebt wird, auserwählt, um unter Gnade und Segen zu leben. Eine gesegnete Frau ist nicht diejenige, die keine Schwierigkeiten erlebt, sondern diejenige, die selbst mitten im Sturm fest auf dem ewigen Felsen steht, der Christus ist. Der wahre Segen zeigt sich, wenn du, anstatt aufzugeben, deine Knie beugst und dich dem Willen Gottes hingibst. Es gibt eine übernatürliche Kraft, die aus deinem Inneren hervorkommt, wenn du dem Herrn voll und ganz vertraust. Wenn du ein brennendes Feuer in deinem Herzen spürst, ein intensives Verlangen, mehr von Gott zu suchen, dann ist das eines der klaren Zeichen dafür, dass du sehr gesegnet bist. Der Heilige Geist wohnt in dir, er lenkt deine Schritte, korrigiert deinen Weg, stärkt deinen Glauben, er lässt dich nicht allein gehen. In Römer 8,26 heißt es, dass der Geist uns in unserer Schwachheit hilft. Er tritt für dich ein mit Seufzen, das nicht in Worte zu fassen ist. Der Segen Gottes auf dir ist die Gabe der geistlichen Sensibilität. Oft spürst du etwas, das du nicht in Worte fassen kannst. Ein Frieden nach, der deine Seele durchdringt oder eine Last, die dich ins Gebet drängt. Das ist der Geist, der dich lehrt, himmlische Dinge zu erkennen. Gott trainiert deine Sinne, damit du über das hinaussehen kannst, was die natürlichen Augen erfassen. Dein Durchhaltevermögen ist ebenfalls ein Zeichen der Gnade. Wie oft hast du schon ans Aufgeben gedacht, aber etwas in dir hat es nicht zugelassen? Diese Kraft kommt nicht aus dir selbst. Es ist die Hand Gottes, die dich trägt. In 2. Korinther 4,8-9 steht geschrieben, wir sind in allem bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber nicht verzweifelt. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt, aber nicht vernichtet. Die Freude, die auch in schwierigen Zeiten aus deinem Herzen strömt, ist ein Beweis für das Reich Gottes in deinem Leben. Das Glück der Welt hängt von den Umständen ab, aber die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Nehemia 18. Und diese Freude kann dir niemand nehmen, denn sie ist ein Strom, der direkt vom Thron Gottes in deine Seele fließt. Eine von Gott gesegnete Frau ist auch eine Frau, die ohne Vorbehalt liebt. Wenn die Liebe Christi dein Herz erfüllt, beginnst du die Menschen mit seinen Augen zu sehen. Du schenkst Vergebung, Mitgefühl und Hoffnung, selbst denen, die von der Welt abgelehnt werden. Diese Liebe ist das Erkennungszeichen der wahren Kinder Gottes. Ein Zeichen, das nicht übersehen werden kann, ist der widerstandsfähige Glaube. Du glaubst an das Unsichtbare, vertraust auf das Unmögliche und hoffst auf das Übernatürliche. Der Glaube ist es, der deine Träume trägt, der dir Mut gibt, weiterzugehen, selbst wenn alles verloren scheint. In Hebräer 11,1 finden wir die Definition: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wenn du zu einem Kanal des Segens für andere wirst, dann lebst du den Zweck Gottes. Der Herr versprach Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. 1. Mose 12,3. Und dieses Versprechen halt im Leben aller wieder, die im Glauben leben. Du bist berufen, Licht in einer Welt der Dunkelheit zu sein. Oft zeigt sich Gottes Zustimmung nicht im Beifall der Menschen, sondern im stillen Flüstern im Kämmerlein, wo er zu deinem Herzen spricht, ich bin stolz auf dich, meine Tochter. Anerkennung auf Erden ist vergänglich, aber die Belohnung, die vom Herrn kommt, ist ewig. Er kennt dein Herz besser als jeder andere. Gott freut sich über deine Demut. In Jakobus 4,10 lesen wir, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Eine gesegnete Frau weiß, dass jeder Sieg, jede Errungenschaft, jede Gabe ausschließlich vom Vater kommt. Es gibt keinen Platz für Stolz, nur Raum für Dankbarkeit. Dein Gebetsleben ist die stärkste Verbindung, die du zum Himmel hast. Jedes gesprochene Wort, jede stille Träne, jedes Flehen deines Herzens wird vom Herrn gehört. Er hört nicht nur, sondern er antwortet auch, zur rechten Zeit auf perfekte Weise. Gib das Beten nicht auf, denn große Dinge stehen kurz davor, in deinem Leben zu geschehen. Jeder Samen, den du im Glauben gesät hast, bewässert mit Tränen und Hoffnung, wird zur festgesetzten Zeit aufblühen. Gott ist treu. Er versagt nie. Deine Geschichte wird weiterhin von den Händen des Lebensspenders geschrieben und sie wird eine Geschichte der Herrlichkeit sein. Mit jedem Schritt, den du gehst, ist Gott bereits vor dir hergegangen. Kein einziges Detail deiner Reise ist dem Blick dessen entgangen, der dich mit so viel Liebe erschaffen hat. Selbst in den stillsten Nächten, wenn alles schläft, arbeitet der ganze Himmel zu deinen Gunsten. Es ist nicht nötig, alles zu verstehen, um zu vertrauen. Du musst dich nur daran erinnern, dass derjenige, der es verheißen hat, treu ist, es auch zu erfüllen. Der Apostel Paulus lehrt uns in Philipper 1,6: Ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der das gute Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. Wenn du heute spürst, dass der Boden trocken ist und die Winde dir entgegenwehen, dann erinnere dich daran, dass jede Ernte von einer Zeit vorausgeht, in der der Samen in der Erde stirbt. Dein Wunder keimt bereits, auch wenn du es noch nicht sehen kannst. Gott formt seine Kinder im Verborgenen, fernab von Menschenblicken. Im stillen Morgengrauen und in verborgenen Tränen stärkt er die Wurzeln deines Glaubens. Er bereitet dich darauf vor, Früchte zu tragen, die bleiben, Früchte, die seinen Namen auf der ganzen Erde verherrlichen. Der Segen, der auf dir ruht, ist das lebendige Versprechen, dass Gott niemals eine seiner Töchter verlässt. Du wurdest berufen, ein lebendiges Zeugnis der Gnade zu sein, nicht durch äußeren Glanz, sondern durch das innere Licht, das nicht ausgelöscht werden kann. Jesus sagte in Matthäus 5,14: Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Wo immer du hingehst, verändert sich etwas. Selbst ohne Worte trägt deine Gegenwart den Duft des Himmels. Die Demut, die du in deinem Herzen trägst, ist eines der kostbarsten Zeichen der Gegenwart Gottes in deinem Leben. Die Welt achtet auf das Äußere, aber Gott schaut auf das Herz. Diejenige, die sich im Gebet vor Gott beugt, wird vor den Menschen mit geistlicher Autorität aufstehen. Kein Gebet, das im Verborgenen gesprochen wird, ist vergessen. Jedes Flehen wird im Herzen des Vaters bewahrt. Wenn du dich entscheidest zu vergeben, auch wenn du allen menschlichen Grund hättest, Groll zu hegen, dann bewegt sich der Himmel zu deinen Gunsten. Vergebung ist die Sprache des Königreichs. Jesus lehrte uns, dass wir durch Vergebung Türen öffnen, damit Gott auch uns vergibt. Und mehr noch, wir befreien unsere eigene Seele von der Last, die unsere Schritte hemmt. Der Heilige Geist in dir bringt Sanftmut hervor. Und diese Sanftmut ist Kraft unter Kontrolle. Es ist die Entschlossenheit, die nicht schreien muss, um gehört zu werden, die Stärke, die sich nicht zur Schau stellen muss, um respektiert zu werden. In Sprüche 15,1 lernen wir: Eine sanfte Antwort wendet den Zorn ab, aber ein hartes Wort erregt Grimm. Eine Frau Gottes verändert Umgebungen durch die Gelassenheit, die sie ausstrahlt. Schwere Tage sind keine Zeichen der Verlassenheit, sondern Gelegenheiten zum Wachstum. Gold wird im Feuer geprüft und du, geliebte Tochter, wirst vervollkommnet, um das Ebenbild Christi wiederzuspiegeln. Jede Herausforderung, jede Träne, jedes Warten baut in dir eine Herrlichkeit auf, die die Welt nicht nehmen kann. Wie es in Römer 8,18 geschrieben steht: Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Gott schreibt deine Geschichte mit Buchstaben der Barmherzigkeit. Kein Fehler von dir ist zu groß, als dass die Liebe Christi ihn nicht erlösen könnte. Wenn du dich völlig in die Hände des Herrn gibst, verwandelt er Scham in Zeugnis, Schmerz in Dienst und Verlust in reiche Ernte. Die Momente, in denen du aufgeben wolltest und dennoch weitergegangen bist, sind die kostbarsten vor Gott. Gerade in diesen Augenblicken beugt sich der Himmel herab, um dich anzuschauen und zu sagen: Das ist meine Tochter, an der ich Wohlgefallen habe. Die größten Siege werden in Herzen geboren, die weitermachen, auch wenn alles dagegen spricht. Der Frieden, den du mitten im Sturm spürst, ist die Unterschrift des Heiligen Geistes in deinem Leben. Dieser Friede, der allen Verstand übersteigt, ist die Umarmung Gottes an dein Herz. Es ist die Gewissheit, dass du, auch wenn du die Lösung noch nicht siehst, in seinen ewigen Armen ruhen kannst. Gott sieht deinen Einsatz. Er kennt deine verborgenen Kämpfe, deine erzwungenen Lächeln, deine schlaflosen Nächte. Und er ist der Belohner derer, die ihn aufrichtig suchen. In Hebräer 11,6 werden wir daran erinnert. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnt, die ihn suchen. Bewahre dein Herz fest in der Hoffnung. Der Glaube gründet sich nicht auf das, was wir fühlen, sondern auf die Gewissheit dessen, was Gott versprochen hat. Auch wenn deine natürlichen Augen Schwierigkeiten sehen, sollen deine geistlichen Augen auf die Verheißung gerichtet bleiben. Gott ist es, der den Müden Kraft gibt und die Schwachen stärkt. Während viele nach Anerkennung suchen, bist du berufen worden, Christus zu spiegeln. Die wahre Belohnung liegt nicht im Beifall der Menschen, sondern in der Freude des Herrn, die deine tägliche Stärke ist. Der Weg mag lang sein, aber die Herrlichkeit, die dich erwartet, ist unendlich größer als jede überwundene Schwierigkeit. Etwas Außergewöhnliches geschieht, wenn eine Frau sich entscheidet, Gott zu vertrauen, auch wenn sie den Weg nicht versteht. Ihre Seele wird zu fruchtbarem Boden für die Wunder des Himmels. Jede Tat des Glaubens, jede stille Entsagung, jede unbezeugte Liebestat wird in den ewigen Seiten festgehalten, die Gott selbst über dein Leben schreibt. Jesus beobachtete einst eine Witwe, die still zwei kleine Münzen in den Opferkasten legte. In den Augen der Welt unbedeutend, in den Augen Gottes eine Gabe von unschätzbarem Wert. Ebenso hallt jeder kleine Akt deines Glaubens und Gehorsams am Thron der Gnade wider. Denn der Herr misst seine Segnungen nicht nach dem äußeren Anschein, sondern nach dem zerbrochenen und vertrauensvollen Herzen. Du bist stärker, als du denkst, denn deine Stärke gründet sich nicht auf deine Gefühle oder Umstände, sondern auf den festen Felsen, der Christus Jesus ist. In 2. Korinther 12,9 erklärt der Herr: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Wenn du meinst, nicht mehr weiter zu können, ist es genau der Moment, in dem sich Gottes Kraft auf herrlichste Weise zeigt. Gott hat dich dazu berufen, eine Antwort in Zeiten der Unsicherheit zu sein. Wenn andere mutlos werden, wirst du zur Quelle der Hoffnung. Wenn alles zusammenzubrechen scheint, erhebt sich dein Glaube wie ein Banner, das verkündet: Gott ist treu. Dieser lebendige, tätige und kraftvolle Glaube ist die Flamme, die den Weg für die erhellt, die an deiner Seite gehen. Verachte nicht die Tage kleiner Anfänge, denn sie bringen große Ernten hervor. Der mächtige Baum, der heute Schatten und Früchte spendet, begann einst als kaum sichtbares Samenkorn. Ebenso werden die Träume, die Gott in dein Herz gepflanzt hat, auch wenn sie jetzt noch fern oder unmöglich erscheinen, bewässert und wachsen zur bestimmten Zeit heran. Das Mitgefühl, das in deiner Brust schlägt, ist der Spiegel Christi selbst, der in dir lebt. Jedes Mal, wenn du deine Hand ausstreckst, um das Leid eines anderen zu lindern, jedes Mal, wenn du einer müden Seele Trost spendest, manifestiert sich das Reich Gottes. Jesus lehrte uns: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Matthäus 5,7. Die Gegenwart Gottes in deinem Leben bringt Früchte hervor, die weit mehr bewirken, als du sehen kannst. Ein Wort der Ermutigung zur rechten Zeit, ein Lächeln mitten im Sturm, eine Umarmung, die Hoffnung vermittelt, das sind mächtige Waffen, die Schicksale verändern, auch wenn du oft das Ausmaß deiner Saat nicht erkennst. Der Heilige Geist formt in dir einen Charakter, der Christus ähnelt. Er arbeitet im Verborgenen, veredelt dein Inneres, entfernt das Alte und bringt das Neue hervor. Diese Verwandlung ist kein Zufall und auch nicht das Ergebnis menschlicher Anstrengung. Sie ist Gnade über Gnade. Jeder deiner Schritte in Richtung Heiligkeit wird von der liebevollen Hand des ewigen Hirten begleitet. Die Tränen, die du im Geheimen vergossen hast, sind mit Verheißungen bewässert worden. Psalm 126,5 erinnert uns: Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Denke nicht, dass der Herr deine Gebete vergessen oder deine Rufe überhört hat. Er sammelt jede deiner Tränen als kostbare Samen, die zur rechten Zeit in unzählige Segnungen aufblühen werden. Die Geduld, die Gott in dir entwickelt, ist ein seltener Schatz. In einer Welt, die nach sofortigen Ergebnissen verlangt, leuchtet deine Ausdauer als lebendiges Zeugnis echten Glaubens. Der Herr trainiert deine Hände für den Kampf und stärkt deine Arme für kommende Siege. Er hat keine Eile, denn was er in deinem Leben aufbaut, ist ewig. Der Eifer, den du für die Dinge Gottes hast, ist ein kostbares Geschenk. Es ist nicht selbstverständlich, das Heilige zu lieben in einer Welt, die die Wahrheit verspottet. Es ist das direkte Wirken des Geistes in deinem Inneren, der dich als Gefäß der Ehre absondert, bereit für jedes gute Werk. Bewahre dieses Feuer, denn es ist ein klares Zeichen für die Gegenwart des Herrn in dir. Die Dankbarkeit, die in deinem Herzen aufsteigt, selbst inmitten von Schwierigkeiten, ist ein wohlgefälliges Opfer vor Gott. In 1. Thessalonicher 5,18 lesen wir: Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Dankbarkeit öffnet Türen, zerbricht Ketten, bringt Freiheit für die Seele und lädt den göttlichen Segen ein, auf deinem Leben zu ruhen. Der Mut, über das Sichtbare hinaus zu glauben, ist ein Geschenk für diejenigen, die im Geist wandeln. Lass dich nicht entmutigen von Stimmen des Zweifels oder von Umständen, die der Verheißung widersprechen. Der Glaube handelt nicht mit der Angst. Er erhebt sich standhaft im Vertrauen darauf, dass derjenige, der es verheißen hat, mächtig ist, unendlich mehr zu tun, als wir bitten oder denken. Gott wirkt in Bereichen deines Lebens, die du selbst nicht einmal bemerkst. Wenn du vertraust, auch ohne zu verstehen, gibst du Raum, damit das Unmögliche geschehen kann. Erinnere dich immer daran, Gottes Schweigen ist nicht seine Abwesenheit, sondern sein tiefstes Wirken. Er ist nicht nur bei dir, er wohnt in dir und bereitet etwas vor, das weit über deine Vorstellungen hinausgeht. So schreibt jeder Tag deines Weges, jede Tat der Liebe, jede Entscheidung des Glaubens eine ewige Geschichte. Eine Geschichte, die nicht nur auf der Erde erinnert, sondern im Himmel vor Gott und seinen Engeln gefeiert wird. Es ist erhaben, wenn eine Dienerin Gottes sich entscheidet, dem Herrn zu vertrauen, auch ohne die Wege zu verstehen, die er gewählt hat. Jeder Moment des Wartens, jedes im Tränen vergossene Gebet, jeder Traum, der zu Füßen des Kreuzes niedergelegt wird, trägt ein Gewicht ewiger Herrlichkeit, das menschliche Augen nicht erfassen können. Was wie eine Verzögerung erscheint, ist in Wahrheit Gottes Weben eines vollkommenen Werkes. Wenn wir auf das Leben von Frauen schauen, die dem Herrn vertraut haben, wie Hannah, die um ein Kind bat, sehen wir, dass das Warten kein Zeichen der Ablehnung war, sondern der Vorbereitung. So ist es auch bei dir. Deine Geschichte wird von dem Autor geschrieben, der niemals versagt, und das Ende wird weit besser sein, als du es dir vorstellen kannst. Oft wird das Wunder, das Gott in deinem Leben wirkt, nicht nur zu deiner Freude dienen, sondern auch kommende Generationen erreichen. Dein Zeugnis wird wie ein Leuchtturm sein für diejenigen, die nach dir kommen. Deine heutige Treue bereitet den Weg für eine gesegnete Nachkommenschaft. In 5. Mose 7,9 lesen wir: So erkenne nun, dass der Herr dein Gott, Gott ist der treue Gott, der den Bund und die Gnade bis in 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Jede kleine Tat des Gehorsams, die du vollbringst, hallt in die Ewigkeit hinein. Vielleicht sieht niemand, wenn du dich entscheidest zu vergeben, zu dienen, zu warten oder zu schweigen. Aber Gott sieht es. Und er belohnt reichlich diejenigen, die in seinen Wegen wandeln. Der stille Gehorsam hat mehr Kraft als großartige Worte. Wenn du dich im Gebet niederkniest, neigt sich der Himmel, um zuzuhören. Wenn du im Stillen rufst, sendet Gott seine Engel, um dein Herz zu stärken. Es findet eine unsichtbare Aktivität um dich herum statt. Ein geistlicher Kampf wird zu deinen Gunsten geführt. Gott lässt dich niemals allein. In Hebräer 13 verspricht er: Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Die Liebe, die du zu Gott empfindest, selbst mitten im Schmerz, ist das größte Zeichen, dass du gesegnet bist. Gott zu lieben, nicht nur wenn alles gut läuft, sondern wenn Tränen dein Gesicht hinabfließen und die Seele müde scheint, ist ein Ausdruck des Glaubens, der das Herz des Höchsten berührt. Du bist eine Anbeterin im Geist und in der Wahrheit. Die Hoffnung, die sich Tag für Tag in dir erneuert, ist ein göttliches Werk. Sie ist nichts, was du aus eigener Kraft erschaffst. Es ist der Heilige Geist, der Leben in deine Träume haucht, Verheißungen neu belebt und die Flamme des Glaubens wieder entfacht. Psalm 42,5 lehrt uns: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, meinem Heil und meinem Gott. Gott schleift dich wie ein Juwelier an seinem kostbaren Edelstein arbeitet. Jeder Schlag, jedes Polieren, jeder scheinbar harte Moment formt etwas von unschätzbarem Wert. Er sieht, was niemand sonst sieht, die Schönheit deines Glaubens, die Kraft deiner Hoffnung, die Reinheit deiner Liebe. Du bist nicht dazu berufen, nach deinen Gefühlen zu leben, sondern nach deinem Glauben. Das menschliche Herz ist unbeständig, aber das Wort Gottes ist fest wie ein Fels. Wenn du dein Leben auf der göttlichen Verheißung gründest, mögen die Winde wehen und die Stürme toben. Doch du wirst standhaft bleiben, unerschütterlich. Die Güte, die aus deinem Inneren hervorbricht, ist Frucht der ständigen Gemeinschaft mit dem Geist Gottes. Es ist nicht natürlich, mit Sanftmut zu reagieren, wenn man ungerecht behandelt wird oder inmitten von Prüfungen zu lächeln. Es ist übernatürlich. Es ist Christus, der in dir lebt. Es ist die Offenbarung des Charakters Jesu in deinem Leben. Du wirst veredelt, nicht um in den Augen der Welt perfekt zu erscheinen, sondern um die Herrlichkeit des Vaters wiederzuspiegeln. Je mehr du dich selbst lehrst, desto mehr Raum findet Gott, um in dir zu wohnen. Johannes der Täufer erklärte, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das ist die wahre Essenz des christlichen Lebens. Jedes Gebet, jeder Seufzer, jede Träne des Glaubens ist ein Samen, der in den Boden der Ewigkeit gepflanzt wird. Du wirst reiche Früchte sehen, nicht nur in deinem eigenen Leben, sondern auch im Leben vieler um dich herum. Deine Glaubensgeschichte wird ein lebendiges Zeugnis der Güte Gottes sein. Die Sanftmut, die du pflegst, ist eine unerschütterliche Stärke. Verwechsle Sanftmut nicht mit Schwäche. Sanftmut ist die Fähigkeit, ruhig zu bleiben, wenn alles um dich herum zusammenzubrechen scheint. Es ist die Kraft, die daraus kommt, zu wissen, dass der Herr der Heerscharen deine Kämpfe kämpft. Wenn du heute das Gefühl hast, dass der Kampf groß ist, dann wisse, dass der Sieg noch größer sein wird. Gott wird niemals zulassen, dass du einer Schlacht gegenüberstehst, ohne schon den Ausweg vorbereitet zu haben. Psalm 34,19 sagt, der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem rettet ihn der Herr. Deine Zuversicht ruht sicher in dem, der noch nie eine Schlacht verloren hat. Und selbst wenn der Weg dunkel erscheint, denke daran, du gehst geführt vom Licht des Glaubens. Jeder Schritt, den du machst, wird von Engeln begleitet. Jede Entscheidung zu vertrauen, auch ohne zu sehen, bringt dich näher an die Verheißungen, die Gott für dein Leben entworfen hat. In Momenten, in denen alles still erscheint, ist es genau dort, wo Gott dir am nächsten ist, tätig in Bereichen, die du nicht sehen kannst. Oft muss der Töpfer das Gefäß im Feuer verstecken, damit es gestärkt wird. So ist es auch mit deinem Leben. Während du die Hitze der Prüfungen spürst, stärkt Gott dein Fundament, um die kommende Herrlichkeit zu tragen. Die Zeit des Wartens ist keine verlorene Zeit. In der Wüste wird der Charakter geformt, der Glaube geläutert und die Abhängigkeit vom Herrn wird absolut. Wenn alles um dich herum trocken erscheint, ist es genau dann, dass die Quelle des Geistes tiefer in deinem Inneren zu sprudeln beginnt und Leben bringt, wo zuvor nur Tod schien. Gott lehrt dich, im Glauben zu wandeln und nicht im Schauen. Wenn er dir heute alles zeigen würde, was er vorbereitet, würde dein Herz vielleicht vor der Größe dessen erschrecken, was kommen wird. Aber aus Liebe und Weisheit enthüllt er dir nur einen Schritt nach dem anderen, weil er deinen Rhythmus, deine Ängste, deine Begrenzungen kennt und vor allem die Kraft, die er selbst in dich gelegt hat. Das Vertrauen, das du in Gott kultivierst, ist ein Schatz, den die Welt nicht rauben kann. In einer Seele, die sich entscheidet, standhaft zu bleiben, wenn alles um sie herum sie zu Fall bringen will, liegt etwas Unerschütterliches. Diese Standhaftigkeit ist ein lebendiges Zeugnis dafür, dass der Gott, der das gute Werk in dir begonnen hat, treu ist, es auch zu vollenden. Die Liebe, die du anderen schenkst, auch wenn sie nicht anerkannt wird, ist ein mächtiger Same. Jesus lehrte, dass alles, was wir den Geringsten tun, wir ihm tun. Jede liebevolle Geste, jedes ermutigende Wort, jedes im Geheimen gesprochene Gebet wird als wohlgefälliges Opfer vor dem Herrn angenommen. Die Freude des Herrn hängt nicht von äußeren Umständen ab. Sie ist ein Strom, der aus dem Inneren fließt, eine unerschöpfliche Quelle, die vom Thron der Gnade kommt. Selbst inmitten von Schwierigkeiten leuchtet diese Freude und erhellt dunkle Wege und wärmt kalte Herzen. Sie ist die Gewissheit, dass in Christus der Sieg bereits sicher ist. Wenn du dich weigerst, aufzugeben, selbst angesichts des Unmöglichen, bewegt sich der Himmel. Die Ausdauer einer Seele, die nicht zurückweicht, wird zu einer Fahne des Glaubens, einer stillen Proklamation, dass Gott größer ist als jedes Hindernis. Wie es in Jakobus 1,12 heißt, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieben. Du bist berufen, über die natürlichen Grenzen hinauszuleben. Der Glaube, der in dir wohnt, durchbricht Barrieren, durchquert Wüsten, versetzt Berge. Es ist nicht deine eigene Kraft, sondern die Macht, die durch dich wirkt. Es ist die unsichtbare Hand Gottes, die deine Schritte trägt und Türen öffnet, wo keine Wege waren. Mitten in den Kämpfen erneuert Gott deine Kraft wie die eines Adlers. Wenn du fühlst, dass du nicht mehr weiter kannst, haucht der Geist Gottes neuen Atem in deine Seele. Er richtet dich mit starker Hand auf, heilt deine Wunden, stellt deinen Mut wieder her und lässt neues Leben an einst dürren Orten entstehen. Die Barmherzigkeit, die Gott jeden Morgen über dein Leben ausgießt, ist der Treibstoff, der dich antreibt. Es spielt keine Rolle, wie oft du gescheitert bist. Die Gnade des Herrn reicht aus, um dich wieder aufzurichten. In Klagelieder 3, 22 steht geschrieben, die Gnade des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Das Leuchten in deinen Augen kommt von der Gegenwart Gottes. Selbst an Tagen der Traurigkeit gibt es in dir eine Flamme, die nicht erlischt, eine Hoffnung, die standhält, eine Kraft, die sich nicht beugt. Dieses Leuchten ist der Spiegel des Geistes, der in dir wohnt und dein Leben nach dem vollkommenen Plan des Vaters formt. Gott kennt deine Begrenzungen und hat dich trotzdem erwählt. Nicht, weil du perfekt bist, sondern weil er in dir vollkommen ist. Durch deine Schwäche offenbart sich seine Kraft noch herrlicher. Der Herr liebt es, einfache Gefäße zu gebrauchen, um außergewöhnliche Werke zu vollbringen, damit alle Ehre ihm gehört. Wenn du dich entscheidest, auf Gott zu warten, auch ohne die Zeit zu verstehen, offenbarst du eine Art Glauben, die den Himmel berührt. Warten ist keine Passivität, es ist aktives Vertrauen. Es bedeutet zu glauben, dass Gott, auch wenn du es nicht siehst, alles zu deinem Besten vorbereitet. Die Hoffnung, die du trägst, ist wie ein fester Anker inmitten der Stürme. Hebräer 6,19 lehrt uns, dass wir diese Hoffnung als einen sicheren und festen Anker der Seele haben. Sie hält dich standhaft, auch wenn die Winde heftig wehen. Sie bewahrt dein Herz davor, von den Strömungen der Verzweiflung mitgerissen zu werden. Und während du deinen Weg gehst, denke daran, dass du nicht nur überlebst. Du schreitest voran auf die Träume zu, die Gott für dein Leben entworfen hat. Jeder Schritt im Glauben ist eine stille Erklärung, dass Gott vertrauenswürdig ist. Und jeder überwundene Kampf ist ein Hymnus der Ehre für seinen Namen. Gott hat dich nicht nur mit Schönheit und Anmut erschaffen, sondern auch mit Zweck und geistlicher Autorität. So wie Esther für eine Zeit wie diese in den Palast gesetzt wurde, wurdest auch du an deinen Platz gestellt mit einer himmlischen Mission. Dein Einfluss geht über Worte hinaus, er zeigt sich in deinen Handlungen, Entscheidungen und in der Art, wie du dein Zuhause führst. Die weise Frau baut ihr Haus nicht nur mit Steinen, sondern mit Gebet, Liebe und Unterscheidungsvermögen. Deine Gegenwart kann Umgebungen verändern, Frieden bringen, wo Konflikt herrschte, und Hoffnung, wo Verzweiflung regierte. Denke an Deborah, die Israel mit Mut und Weisheit führte und das Volk zum Sieg leitete. Oder an Hannah, deren Beharrlichkeit im Gebet zur Geburt Samuels führte, eines der größten Propheten. Diese Frauen ließen nicht zu, dass Umstände ihr Schicksal bestimmten. Sie vertrauten auf Gott und erfüllten ihren Ruf. Auch du bist berufen, eine Fürbitterin zu sein, eine prophetische Stimme in deiner Generation. Dein Gebet hat die Macht, den Himmel zu bewegen und Realitäten zu verändern. Wenn du in die Bresche trittst, antwortet Gott mit Wundern und Wiederherstellungen, die nicht nur dein Leben, sondern auch das vieler anderer berühren. Die tugendhafte Frau, wie sie in Sprüche 31 beschrieben wird, ist ein Vorbild an Fleiß, Gottesfurcht und Großzügigkeit. Sie wird nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten gelobt, sondern wegen ihres Charakters und ihrer Ehrfurcht vor Gott. Das ist das Modell, dem der Herr möchte, dass du folgst. Ein Leben voller Integrität, Dienst und unerschütterlichem Glauben. Erinnere dich an Maria, die Mutter Jesu, die dem Ruf, die Mutter des Erlösers zu sein, mit Demut und Mut gefolgt ist. Ihr Gehorsam hat die Geschichte der Menschheit verändert. Genauso kann deine Hingabe an Gottes Plan ewige Früchte bringen und Generationen verändern. Gott sieht dich als eine Kriegerin, ausgerüstet mit den geistlichen Waffen, die nötig sind, um die Kämpfe des Lebens zu bestehen. Dein Glaube ist ein Schild, dein Gebet ist ein Schwert und deine Liebe ist eine Kraft, die Mauern durchbricht. Du bist nicht allein, der Herr ist bei dir und stärkt dich bei jedem Schritt. In Momenten der Schwäche erinnere dich daran, dass Gottes Kraft in deiner Schwäche zur Vollendung kommt. Er hält dich mit seiner treuen rechten Hand und führt dich auf den Wegen der Gerechtigkeit. Dein Weg ist einzigartig, doch dein Ziel ist die Herrlichkeit Gottes, die sich in deinem Leben offenbart. Du bist eine gesegnete Frau, nicht nur wegen dessen, was du besitzt, sondern wegen dessen, wer du in Christus bist. Deine Identität ist fest in Gottes Wort verankert und nichts kann dich von der Liebe des Vaters trennen. Gehe mit Zuversicht, denn der, der das gute Werk in dir begonnen hat, ist treu, es auch zu vollenden. In dem Leben einer Frau, die in enger Gemeinschaft mit Gott lebt, liegt eine stille Kraft. Es ist keine Kraft, die sich durch leere Worte aufdrängt, sondern eine, die sich in Taten zeigt, die vom Heiligen Geist geformt sind. Dein Leben ist wie ein Garten, bewässert von der ewigen Quelle, der überall den Duft der Gnade verbreitet. Der Herr hat dir die Fähigkeit anvertraut, Leben hervorzubringen, nicht nur im Mutterleib, sondern auch im Glauben. Deine Worte, wenn sie im Einklang mit Gottes Herzen stehen, haben die Kraft, die Gebrochenen aufzurichten, die Verwundeten zu heilen und Licht in die Seelen zu bringen, die in Dunkelheit wandeln. Unterschätze niemals den Einfluss, den dein stiller Glaube auf ganze Generationen haben kann. Blicke auf Ruth, die trotz Verlust und Schmerz beschloss, treu zu bleiben. Ihre einfache Entscheidung, Gott Israels zu folgen, veränderte ihr Schicksal und stellte sie in die Linie des Messias. Ebenso formen auch deine täglichen Entscheidungen nicht nur deine eigene Zukunft, sondern auch die vieler, die nach dir kommen werden. Gott lädt dich ein Leben voller Sinn zu führen, in dem jede Liebestat, jeder Glaubensschritt und jeder Moment der Hingabe ein Teil des großen Plans ist, den er entworfen hat. Selbst das, was in den Augen der Menschen klein oder unbedeutend erscheint, hat vor dem Thron Gottes ein ewiges Gewicht. In Jesaja 40,31 steht geschrieben: Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Diese Verheißung gilt für dich. Auch wenn deine Kraft nachlässt, erneuert Gott deinen Geist, damit du weitergehen kannst, ohne zu ermüden. Die wahre Schönheit einer Frau liegt nicht in äußerem Schmuck, sondern in einem sanften und stillen Geist, der in Gottes Augen kostbar ist. Dieser Geist wird in der Gegenwart des Höchsten geformt, wenn das Herz still wird, um seine Stimme zu hören, und die Seele sich beugt, um seinem Willen zu gehorchen. Du wurdest geschaffen, ein Werkzeug der Versöhnung zu sein, eine Brücke zwischen Himmel und Erde. Durch dein Leben möchte Gott jene berühren, die fern sind, die Verletzten heilen und die Verlorenen zurückrufen. Du bist eine Botschafterin des Himmelreichs, wo auch immer du bist. Viele werden die Tiefe deiner Berufung vielleicht nicht verstehen, aber Gott weiß genau, was er in dein Innerstes gelegt hat. Die Welt mag schauen und keinen Wert erkennen, aber der Herr sieht einen verborgenen Schatz, eine kostbare Perle, für die er sein Leben am Kreuz gegeben hat. Der Herr sucht keine menschliche Perfektion, sondern willige Herzen. Wenn du dich ihm völlig hingibst, wird er durch dich Dinge tun, die dein Verständnis übersteigen. Deine Geschichte wird nicht durch das geprägt sein, was du aus eigener Kraft erreicht hast, sondern durch das, was Gott durch deine Hingabe bewirkt hat. Wenn du für deine Kinder, deine Familie, deine Stadt betest, wirst du zu einem aktiven Teil von Gottes Plänen für die Erde. Deine Fürbitten sind wie ein sanfter Weihrauch, der zum Thron des Höchsten aufsteigt und das Herz Gottes für jene bewegt, die du liebst. Der Mut, in Zeiten des Abfalls treu zu bleiben, ist ein unauslöschliches Zeichen der Gegenwart des Heiligen Geistes in deinem Leben. In einer Zeit, in der viele den Glauben aufgeben, leuchtet deine Beständigkeit wie ein Leuchtturm in der Dunkelheit und weist den Weg nach Hause. Gott erhebt starke Frauen, nicht mit der Kraft dieser Welt, sondern mit der Kraft des Geistes. Frauen, die im Verborgenen die Knie beugen, um dann in der Öffentlichkeit in Autorität aufzustehen. Frauen, die sich nicht dieser Welt anpassen, sondern sich durch die Erneuerung ihres Geistes verwandeln, um den guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes zu erkennen. Der Glaube, den du heute trägst, wird das Erbe sein, das du morgen hinterlässt. Es spielt keine Rolle, ob es jetzt klein oder unbeachtet erscheint. Zur rechten Zeit wird alles, was mit Tränen des Glaubens bewässert wurde, zu einem lebendigen Zeugnis von Gottes Treue. Und denke daran, Gottes Hand entfernt sich niemals von denen, die ihn aufrichtig suchen. Du wirst bewahrt, geliebt und geführt von dem Hirten, der sein Leben für seine Schafe gegeben hat. Fürchte dich nicht vor den Gegenwinden, denn sie werden dich nur noch höher tragen, dorthin, wo Gottes Pläne bereits für dich bereit liegen. Was Gott für dein Leben vorbereitet hat, ist größer als jedes Hindernis, das sich dir in den Weg stellt. Nichts, was du durchgemacht hast, keine vergossene Träne, kein stilles Gebet ist vom Vater vergessen worden. Gott hat dich beim Namen gerufen. Er hat dich schon im Mutterleib ausgesondert, damit du in Heiligkeit, Liebe und Bestimmung lebst. Auch wenn die Welt versucht, diese Wahrheit zu verdrängen, bleibt sie felsenfest bestehen. Du bist geliebt, auserwählt und gesandt, um dort, wo er dich gepflanzt hat, einen Unterschied zu machen. Wenn die Belastungen des Lebens versuchen, deinen Frieden zu rauben, erinnere dich daran, dass der Herr deine Festung ist. Wenn die Stimmen des Zweifels versuchen, deinen Glauben zu schwächen, denke daran, dass die Stimme des Heiligen Geistes in dir stärker, klarer und wahrer ist als jede andere. Der gleiche Gott, der Esther vor Königen gestärkt hat, der Deborah mitten im Krieg Kraft gegeben hat, der Hannah in der Zeit des Wartens getröstet hat, ist derselbe, der auch heute dich trägt. Seine Treue verändert sich nicht. Seine Augen durchstreifen die ganze Erde auf der Suche nach Herzen, die sich ihm ganz hingeben. Und er hat in dir eine Anbeterin im Geist und in der Wahrheit gefunden. Gehe mit erhobenem Haupt, nicht aus Stolz, sondern aus der Gewissheit heraus, dass du dem König der Könige gehörst. Erinnere dich immer daran, du bist nicht das, was die Welt über dich sagt. Du bist das, was Gott über dich sagt. Und er nennt dich seine geliebte Tochter, Erbin der Verheißung, Trägerin des Lichts. Wenn die Kämpfe groß sind, glaube daran, dass die Siege noch größer sein werden. Wenn die Nächte lang sind, wisse, dass der Morgen noch herrlicher sein wird. Und wenn der Weg schwierig erscheint, vergiss niemals. Da ist jemand, der an deiner Seite geht, jeden Schritt lenkt, jede Träne trocknet und deine Hoffnung jeden Morgen neu belebt. Dein Leben Gott hingegeben ist ein lebendiger Brief, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Eine Botschaft, die viele lesen werden, auch ohne dass du ein Wort sagst. Und wenn sie deinen Glauben, deine Hoffnung und deine Liebe sehen, werden viele zu dem Licht hingezogen werden, das in dir wohnt. Die Zeit des Aufblühens ist gekommen. Gott weckt schlafende Gaben, bringt alte Verheißungen hervor und öffnet Türen, die kein menschliches Auge vorhersehen kann. Alles, was im Glauben gesät wurde, wird Früchte tragen zur Ehre des Herrn. Bleibe standhaft, geliebte Tochter. Bleibe treu. Das Beste kommt noch. Denn was Gott für die bereitet hat, die ihn lieben, ist unendlich besser, als wir bitten, denken oder uns vorstellen können. Möge Gott dein Leben noch reichlicher segnen, meine liebe Schwester.